Die Zwerge der Wolfsschlucht. In der Schlucht der Wölfe, die eine halbe Autostunde von Ferret entfernt, zwischen den Klippen der Heidenflur, tief in den Berg eingebettet ist, lebte vor vielen Jahrhunderten ein kleines Zwergenvolk, das sich in den unzähligen kleinen, in den Felsen gehauenen Höhlen niedergelassen hatte. Es lebten dort allein und in Eintracht ein kleiner Mann und eine kleine Frau. Die Zwerge waren schon immer im Besitz der ewigen Jugend und das besondere Glitzern ihrer Augen strahlte wie Sterne. Zur Zeit der Heuernte kamen sie wie gewohnt in fidelen Gruppen aus ihren Hügelhöhlen, ausgestattet mit ihren landwirtschaftlichen Geräten aus hellem Silber, und stellten sich parallel zu den Mähern. Die Schwaden fielen regelmäßig, als sie vorbeigingen. Sie nahmen stets an fröhlichen und traurigen Ereignissen teil, und wenn sie wieder gingen, hinterließen sie große Geschenke für Jung und Alt. Die Menschen waren ihren kleinen Wohltätern dankbar, aber eines störte sie. Die Zwerge trugen so lange Kleider, dass sie den Boden berührten und immer ihre Füße versteckten. Einige junge Mädchen konnten ihre Neugierde nicht mehr zurückhalten. Eines Tages vor Sonnenaufgang kletterten sie zur Wolfsschlucht und verteilten feinen Sand auf einem breiten Felsvorsprung. Sie dachten, wenn sie früh am Morgen einen Spaziergang im Wald machen würden, würden die Füße der Zwerge notwendigerweise ihre Fußspuren im Sand hinterlassen und die Mädchen würden hinter das Geheimnis kommen. Sie versteckten sich in den Büschen, um die Zwerge zu beobachten. Sobald die Sonne durch die felsige Öffnung der Höhle schien, sprangen die Bergzwerge heraus und gingen über den Felsvorsprung in Richtung Wald. Die Mädchen bemerkten, dass sie Spuren von Ziegenfüßen auf dem Sand hinterlassen hatten. Sie lachten so laut, dass die Zwerge sie hörten, sich umdrehten und angesichts dieses indiskreten Verhaltens, das sie als Verrat aufnahmen, mit traurigen Gesichtern in die Höhle zurückkehrten. Seit diesem Tag sind die Zwerge nie wieder aufgetaucht.